Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ich freue mich auf eine schöne Stunde mit euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heißt nämlich Quickies. Erzählt mir alles über euren schönsten, schnellsten und ausgefallensten Quickie. 0130 2911, Telefon- und Faxnummer 0130 1151 22. Merian, 17 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, also ich habe seit 2,5 Jahren einen festen Freund. Und wir waren letztes Jahr im Sommer im Wald und da hatten wir auf einmal Lust bekommen. Dann sind wir in so ein Feld rein, wo ziemlich hoher Korn steht. Ja. Ja, und da haben wir es dann halt eben gemacht, ne? Ja. Wie hoch stand der Korn? Korn? Wenn wir standen, ging es uns ungefähr bis zur Schulter. Ja. Aber wenn wir lagen, war es natürlich über uns. Ist klar, ja. Ja. Und da haben wir dann fünf Minuten waren wir dabei und dann kam jemand mit einem Hund. Dann haben wir ganz kurz aufgehört und dann haben wir weitergemacht, als er weg war. Aha. Und dann waren das ungefähr sieben bis neun Minuten und dann waren wir ganz fertig. Sieben bis neun Minuten? Ja. Also wird jetzt geboten, ich schreibe mir das mal auf, sieben bis neun Minuten, ist ja noch nicht so ganz quickie noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Noch nicht, aber seid ihr denn beide auch gut zum Zuge gekommen? Ja, doch, eigentlich schon. Er auch, ja. Und sie auch. Er auch und ich auch, ja. War das bisher eure Höchstleistung? Also naja, unsere Höchstleistung war eigentlich vier Minuten. Und wo war das? Und wie war das? Das war einmal bei mir zu Hause. Das waren 4 Minuten, weil wir hatten Besuch. Ihr hattet Besuch? Im Wohnzimmer, ja. Und ihr seid mal in die Küche gegangen? Nein, wir waren in meinem Zimmer. Aha. Am Boden, aber weil das Bett, das wackelt und quietscht. Aha. Und dann waren wir da halt eben am Boden. Das waren dann 4 Minuten. Zack. Genau, weil wir Besuch hatten, dann wurde ich gerufen. Warum musste das denn zwischendurch dann sein? Aber ich weiß nicht, wir haben meistens einfach mal zu irgendwie, also Lust dazu und dann, wenn wir gerade Lust haben, dann machen wir es dann auch. Ja, und dann überkommt es euch auch. Genau. Und da wird sich auch nicht groß ausgezogen wahrscheinlich, ne? Och, ja. Hose runter? Ja, also wenn es, ja, da, wo wir in meinem Zimmer waren, war nur die Hose runter. Ja. Aber im Komfort war alles aus. Also du bist auch jemand, der sich selbst dann auch so schnell hochfahren kann. Ja, ist ja auch nicht jeder Manns oder jeder Frau Sache, ne? Du kannst es. Ja, wir verstehen uns ziemlich gut und wir haben immer Spaß dabei. Wir waren auch schon im Hochsitz im Wald. Da auch schon? Ja, da auch schon. Und wie war die Minutenzahl da? Da waren es, glaube ich, 10 Minuten. Da war es 10 Minuten. Da war es dann ein bisschen schöner und ungestört. Ja, weil wir da Ruhe hatten auch von draußen her. Stehst du denn generell auf Quickies? Findest du es klasse? Ja, eigentlich schon. Also wenn wir draußen sind und verschiedene Orte, wir probieren gerne verschiedene Orte aus. Mhm. Also nicht jetzt, dass wir denken, wir gehen jetzt da und dahin, sondern wenn wir da irgendwo sind und uns überkommt es jetzt gerade, wir haben gerade Lust, dann machen wir es halt eben auch da. Also das ist ein Risiko. Also es sollte nebeneinander laufen. Der schöne, ausgiebige Sex über Stunden. Ja, ne? Den haben wir auch. Das ist natürlich auch geil. Aha. Aber zwischendurch mal so eine flotte Nummer ist auch nicht schlecht. Ne, ist auch nicht schlecht. Ist aufregend und witzig eigentlich. Aufregend auch. Und witzig. Danke für die Geschichten. Okay. Tschüss, Marian. Tschüss. Jetzt ist der Jan dran und der ist 23. Ja, hallo. Jan. Ja, mein Quickie dauerte etwas länger als 7 bis 9 Minuten. Er dauerte... Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wie lange er dauert. Und zwar war das eine Geschichte, die etwas strange ist. Und zwar war ich mit einer Freundin von mir jetzt am Montag auf dem Kiez. Und ja, wie das so ist, man trinkt was, man ist ein bisschen lustig und so. Wir haben uns gestritten, wie das häufig bei uns ist. Und ja, dann bin ich halt gegangen und bin gegenüber in eine Kneipe gegangen, wo halt, was mir auch absolut bekannt war, nur ich hatte einfach mal Lust und ich war so ein bisschen heiß und dann bin ich halt mal reingegangen und da waren halt nur Transvestiten. Aha. Und das ist auch durchaus bekannt, klar. Ja. Ja, und dann habe ich so meine 2 Bier da getrunken und habe mich so in Anführungsstrichen umschmänzeln lassen von diesen Damen. Und du warst gleich der Mittelpunkt wahrscheinlich der Szenerie, oder? Nein, ja. Absolut nein, weil also da sind natürlich viele Männer, obwohl da hängt viel Schrott ab, ist ganz klar. Aber du bist angesprochen worden von der... Ja, wird wohl jeder, gibt immer ein Piccolo aus und die Nummer, klar. Naja, wie es halt so ist, ja, ich habe mich dann nicht breitschlagen lassen, sondern ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, auf jeden Fall gefiel mir die eine der in Anführungsstrichen Damen ganz gut. Ja. Und dann baute sich so eine Szenerie auf. Ich musste draußen warten, weil die schlossen diesen Laden. Mhm. Und naja, dann kam, ich nenne... Nennen Sie mal Sie. Was denn? Nennen Sie Sie. Ja, ne? Okay, ich nenne Sie Sie. Ja. Sie kam dann halt raus und dann sind wir halt ein paar Straßen weiter in einen... in so eine ziemlich billige Absteige rein und naja gut, dann... Ein Hotel oder was? Ja, es war halt so ein Hotel, wo die halt wohl wohnen, ich weiß nicht ganz genau. Mhm. Ja, und dann zogen wir uns aus und sie zog sich dann auch aus und hatte halt auch Brüste, aber es baumelte was zwischen den Beinen. Also sie hat sich dann schon ganz ausgezogen. Also ja, die Unterhose nicht angelassen, um irgendwas zu kaschieren? Nein. Also weil im Endeffekt also, ja auch klar war, was da nun vor sich geht, ja. Auch in diesem Laden. Ja. Also voll entwickelte Brüste und einen voll entwickelten Penis. Ja. So, und du, ich gehe mal davon aus, dass du heterosexuell bist. Ja, total. Total, und du hattest vorher noch nie irgendwas mit einem Mann. Nein. So, nun hattest du so ein Zwitterwesen vor dir. Ja, ich hatte jetzt so ein Zwitterwesen vor mir, sehr klein. Ich weiß nicht, Mexikaner oder irgend sowas. Und es war auch nicht schlecht, also die Figur und das Gesicht, es war sehr weiblich, nicht? Also, hat es sich denn angemacht, alles, so was du da gesehen hast? So in der ganzen... Ja, das ist eine schwierige Frage im Nachhinein. Ich hatte auch einiges getrunken schon und was ist denn dann passiert zwischen euch? Ja, also es ist dazu gekommen. Also es gab richtigen Sex. Es gab richtigen Sex, es gab richtigen Sex, wobei ich sagen muss, dass ich weiß nicht, ob ich nicht mehr konnte oder ob ich nicht wollte zu kommen. Mhm. Also war es so knallharter Sex, dass es war es Analsex oder hat er dir nur einen runtergeholt irgendwie? Sie? Nein, es war Analsex, absolut. Also ich hoffe mit Gummis. Ja, natürlich, selbstverständlich. Also, aber du bist nicht letztendlich zu deinem Glück gekommen. Ja, ob nun Abspritzen Glück ist, weiß ich nicht, das kann auch so Glück sein, klar, stimmt, nein, dann selbst nicht. Der Weg ist die Lust, ne? Ganz genau, und ich meine... Mensch, hör mal, das ist ja doch eine abgefahrene Geschichte für eine Heterosocke, ne? Ja, absolut, ich muss dazu sagen, ich schieb's jetzt so, weil, also ich habe mich zwei Tage jetzt, also es war jetzt Montag, heute haben wir Donnerstag, ich habe mich zwei Tage nicht sehr gut gefühlt, aber was heißt nicht sehr gut gefühlt, also ich habe versucht, es so ein bisschen abzuschieben, so okay, du warst ein bisschen voll und... Du bist danach dann direkt nach Hause gegangen, oder? Ja, ich habe mich ins Taxi gesetzt, bin und? Nach Hause gefahren, saß noch so ein bisschen, hab noch eine Zigarette gemacht und dachte so, Mensch, was hast du denn jetzt da eben gerade gemacht eigentlich? Hast du das irgendwelchen Kumpels erzählt schon oder Freunden? Ja, nee, ich eigentlich mehr so in meinem engeren Freundeskreis eigentlich auch dafür bekannt bin, dass ich also absolut heterosexuell bin und auch nur was mit Frauen habe und so. Was war das für ein Gefühl für dich, die zum ersten Mal in deinem Leben einen anderen Schwanz anzufassen? Ist interessant. Also ich würde nicht sagen, dass es mich sonderlich gereizt hat. Mhm. Ich kann mit Sicherheit auch sagen, dass ich, auch man soll nie sagen, aber ich würde jetzt so die nächsten Wochen, würde ich das nicht normal machen. Ich fand es interessant. Und Vielleicht in einem Jahr. Oder so. Ja, man weiß. Würde ich jetzt definitiv nicht nein sagen. Also, das war ein ganz ungewöhnlicher Quickie, den du uns da erzählt hast. Und das fand ich schon sehr interessant. Und danke für deinen Anruf, Jan. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Was wir alles hören. Jasmin, 22. Hallo. Jasmin. Einen wunderschönen guten Morgen. Na, das wünsche ich dir auch. Ja, durch meinen Quickie ist mein jetzt 8 Wochen alter Sohn entstanden. Das ist aber ein sehr erfolgreicher Quickie, ne? Ja, obwohl er nur sehr kurz war und eigentlich auch nicht so war, wie er hätte sein sollen. Weil zum damaligen Zeitpunkt lag mein damaliger Freund im Krankenhaus und uns überkam dann die Lust. Und naja, im Krankenhaus sind ja nicht unbedingt allzu viele Plätze, wo man so machen kann, ohne dass man erwischt wird. Im Krankenhaus? Mit welcher Krankheit? Oder weswegen? Ein Leistenbruch. Aber dann einen Tag, bevor er entlassen wurde. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch schon mal am Leistenbruch operiert worden. Da stand mir eigentlich der Sinn nicht nach solchen Dingen im Krankenhaus. Da stand immer der Sinn danach, bei mir auch. Also. Naja, nicht so. Wir haben uns dann die Patiententoilette ausgesucht. Ja. Er konnte sich ja auch nicht sonderlich gut bewegen, er konnte also nur stehen. Dann blieb uns nicht viel anderes übrig, als wie, dass ich mich auf diese Toilette knien musste. Und in dieser Toilette hingen, weiß ich nicht, 1000 Sachen rum, diese Urinierdinger von den Männern. Ja, das ist sehr anton, ne? Ja, Damenbinden und Eimer und ich weiß nicht, was da noch alles rumstand. Naja, und dann ging es dann halt eben richtig kräftig zur Sache und... Wie lange? Ja, ich weiß nicht, 2-3 Minuten vielleicht, nur wir haben dann so einen Gradau gemacht, dass dann wohl irgendjemand gedacht hat, da kackt jemand auf der Toilette ab. Und man hat uns dann in Flagranti erwischt, weil sie die Toilette aufgebrochen haben. Oh, wie peinlich. Aufgebrochen sogar? Ja, weil war ja abgeschlossen, ne? Und wir haben das überhaupt nicht registriert. Dann kam eine ganz gestrenge Oberschwester rein und ihr standet da... Ein Pfleger. Und ihr, ja, und standet ihr da noch entblößt? Ja, natürlich, wir waren mittendrin, wir haben das überhaupt nicht mitgekriegt, dass da jemand die Tür aufgemacht hat. Aber das hört man doch, wenn da jemand dran rumgeht. Habt ihr nicht gehört? Ihr wart von Sinnen und geil und weiß ich was. Alles. Genau so sieht das aus. Ja, und was hat der Pfleger da gesagt? Was habt ihr gesagt? Ja, er stand ja dann da und sah halt eben aus wie Häschen mit Hammler, ne? Ganz klasse. Und wir haben das auch nicht registriert und er hat dann ganz dezent die Tür wieder zugemacht und wir haben weitergemacht. Oh, so ein netter Pfleger. Ja, ne? Fanden wir dann auch. Also, hat er hinterher irgendwas nochmal zu deinem Freund gesagt, der Pfleger? Nein, den hat keiner drauf angesprochen. Ach so. So, und aus dieser Geschichte, das kannst du so rekonstruieren, definitiv aus dieser Geschichte ist der Kleine entstanden, erwachsen. Ja, definitiv. Acht Wochen alt. Das ist ja eine scharfe Geschichte, wenn du ihm das später mal erzählst. Werdet ihr ihm das erzählen? Ich werde es ihm erzählen, ihn gibt's nicht mehr. Wie, ihm geht's nicht mehr? Also, ich bin alleinerziehend. Achso, nee, ich meine jetzt dem Kleinen wirst du es erzählen. Jan werde ich das bestimmt erzählen, ja. Jan heißt er, ja. Ja, bestimmt. Also, den Freund gibt's nicht mehr als Freund. Nein. Nee, das hat sich dann erledigt, aber das ist eine andere Geschichte wahrscheinlich. Richtig. Ja, aber es war schon ganz ulkig, also. Ich bin immer noch erstaunt, dass er das so hingekriegt hat, dass ihm das nicht wehgetan hat, weil mir taten diese Wunden, ich hatte es an beiden Seiten, diese Operation, mir tat das tierisch weh ganz lange. Ja, er hatte das nur auf der rechten Seite und ich glaube, ihn hat die Geilheit so bekommen, dass ihn das irgendwie alles gar nicht so ganz gejuckt hat. Also du bereust das nicht? Nein, auf keinen Fall. Nein, Jan ist da und ist prächtig. Und du würdest gerne dich auch noch mal irgendwann ein zweites Mal auf eine Krankenhaustoilette zurückziehen, wenn es sich denn ergeben sollte. Ja, auf jeden Fall. Ganz klar. Wenn wir wieder so einen netten Pfleger hätten, klar. Ja. Danke, dass du angerufen hast. Ja, alles klar. Tschüss. Sandra, 24. Ja, hi. Hi, Sandra. Du klingst aber ernst. Ja. Was ist los? Ich hatte ungefähr vor einem halben Jahr so ein Quickie gehabt und naja, ich habe jetzt halt durch einen Kumpel gehört, dass der Typ wohl positiv ist und ich weiß nicht, ich traue mich halt nicht zum Arzt. Mhm. Was war denn das für ein Typ? Ich habe ihn halt in der Dispo kennengelernt. Mhm. Und das ist dann an dem gleichen Abend passiert? Ja. Und wo? Ja, in Düsseldorf. Nee, ich meine, ist das dann da in der... Gehst du ein bisschen näher ans Telefon, sondern dann höre ich dich besser. Ist das dann da in der Disco oder draußen, im Auto oder wo passiert? Ja, ich bin dann mit zu ihm gefahren. Mhm. Also es war gar kein so ein One-Night-Stand, sondern wirklich eine ganz schnelle Nummer. Ja. Wie? Schon, also irgendwie... Und diese schnelle Nummer ohne Gummi? Ja. Warum? Ich weiß auch nicht. Hattest du was getrunken? Ja, schon. Wie gehst du denn so generell mit dem Thema, mit dem Thema Safer Sex um und Gummis und Kondome? Bist du da eher die lockere und legere? Nein, eigentlich nicht. Und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht verstehen, warum ich es da so locker gesehen habe. Vielleicht, weil ich zu viel getrunken habe, ich weiß es nicht. Hat dich dieser Typ denn da in der Situation sehr angemacht? Ja, schon. Das schon. Und wie kam es denn dann dazu, wenn der dich so angemacht hat, dass das so eine schnelle Geschichte war und du, dass ihr gar nicht dann zusammengeblieben seid die Nacht? Ich weiß auch nicht, der ist irgendwie halt, hinterher aufgestanden und ich bin dann irgendwie nach Hause oder was, halb betrunken im Kopf. Also eine auch nebulöse Erinnerung, ne? Ein bisschen daran. Ja, schon irgendwie. So, jetzt hast du erfahren, von wem hast du das jetzt erfahren, dass der... Ja, ich kenne halt jemanden, der den Typen ziemlich gut kennt. Mhm. Aber du hast es nur von dem erfahren, von diesem Dritten? Ja. Du hast mit diesem Typ nie geredet? Nee, habe ich mich nicht getraut. Mhm. Das liegt ein Jahr zurück, sagst du? Ein halbes Jahr zurück. Mhm. Du hattest Schiss, den anzurufen? Könntest du ihn anrufen? Kämst du an die Telefonnummer dran? Mhm. Du hast Schiss, ihn anzurufen und zu fragen, ob das stimmt. Kann ja auch ein übles Gerücht sein, ne? Hältst du das für möglich, dass das ein Gerücht ist? Ich weiß es nicht. Kann schon sein. Ich weiß es halt nicht. Ich traue mich halt nicht, ihn anzurufen und traue mich auch nicht, irgendwie zum Arzt zu gehen. Mhm. Vor was hast du denn Angst, wenn du zum Arzt gehst? Dass es vielleicht stimmt. Mhm. Wie sieht denn deine Sexualität jetzt im Moment aus? Das ist eigentlich gar nicht vorhanden. Deshalb? Ja. Mhm. Und wie denkst du, wie das weitergehen soll? Ich weiß es nicht. Durch Warten kommt ja keine Erkenntnis, ne? Ja. Sandra, ich würde in dem Fall zum Arzt gehen. Ja. Ich würde wirklich in dem Fall zum Arzt gehen. Also A, kann es wirklich sein, dass das eine üble Nachrede ist, ne? Weiß man ja gar nicht. Dann kann es, selbst wenn es keine üble Nachrede ist, kann es sein, dass du Glück gehabt hast. Es besteht ja nicht immer eine direkte Infektion. Die Gefahr ist natürlich sehr groß, aber es gibt ja da auch immer wieder Fälle, wo das dann nicht passiert ist. Dein ganzes Leben ist ja jetzt gebremst, dein ganzes Sexleben. Überhaupt, wahrscheinlich kreist das immer zu dem Kopf herum, ne? Ja, klar. Es kann dann sein, dass das dir ein dicker Stein vom Herzen fällt, wenn du das Ergebnis hörst, dass es negativ ist. Sollte es positiv sein, heißt das ja noch nicht, dass du AIDS-krank bist. Ja, das ist eine Zeitbombe, ne? Klar. Aber dann hast du halt aber auch die Chance, dich wirklich damit auseinanderzusetzen und dich darauf einzurichten. Wobei ich jetzt das erstmal alles viel positiv sehe, also positiv, optimistisch sehen würde. Also ich würde zum Arzt gehen. Okay. Das ist eine traurige Sache, ne, die aus einem Quickie entstanden ist. Ja. Und nochmal das alte Lied, nehmt Gummis. Ne? Sandra, ich wünsche dir viel Glück. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Jürgen, 33. Ja. Ja. Hallo, morgen Dürmian. Auch so ernst? Nö. Nee. Überhaupt nicht. Dann leg los. Ja, also ich muss vorher wegsagen, ich bin also seit 7 Jahren glücklich verheiratet. Seit sieben Jahren, ja. Und ich arbeite als Kellner im Tanzlokal. Mhm. Und vor 3 Monaten ist es mir passiert, dass an der Theke ein hübsches Mädel saß, mhm, und lächelte mich die ganze Zeit an, mhm, und sie also auch nur bei mir bestellte. Mhm. Was schon schmeichelhaft ist, ne? Ja. Und naja, irgendwann so nach dem 6., 7. Getränk bestellte sie dann nochmal ein Wasser bei mir. Aha. Und ich brachte ihr das, dann drückte sie mir ihre Verzehrkarte in die Hand, mhm, und, aber verdeckt. Mhm. Und ja, und dann guckte ich so in meine Hand und dann war nebenbei sogar noch eine Lümmeltüte dabei. Aha. Also das ist ja schon ganz, ganz offensichtlich dann, ne? Ja. Und sie war also dann auch, also bis zum Schluss war sie da. Aha. Ist mit mir also auch rausgegangen, nachdem ich meine Abrechnung gemacht hatte und alles. Ja, dann sind wir, ja gut, zu ihr konnten wir nicht, Das war für dich dann auch klar, dass du dich darauf einlässt. Ja, ja. Weil das, mhm, war ein wunderhübsches Mädchen. Ja, ja, ist ja in Ordnung. So, ihr wusstet nicht wohin. Nö, und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, ins Hotel zu gehen. Ja. Und das war also Verführung nach, wie sagt man so schön, traumhaft. Ja. Wobei ich sagen muss, sie hat mich verführt, nicht ich sie. Du hast alles mit ihr machen lassen. Ich habe alles mit ihr machen lassen. Hast es also genossen? Ich habe richtig genossen. War es denn dann, ich meine, das ist eine ungewöhnliche Geschichte, war es denn auch wirklich dann ein Quickie? Ging es auch ganz schnell? Das ging ruckzuck. Der Sex ging ruckzuck? Der ging ruckzuck. Also ich sag mal so, ich bin innerhalb von 6 Minuten zum Orgasmus gekommen. Aber du habt ja schon so viel Geld ausgegeben für ein Hotel, da hättet ihr euch da ein bisschen Zeit lassen können. Nein, das haben wir uns geteilt. Was habt ihr euch geteilt? Ja, nee, also so human war es. Wie teuer war denn das Hotel? Das hat 120 Mark gekostet. Ja, nur immerhin, ne? Und ihr hattet jetzt die ganze Nacht eigentlich zur Verfügung. Hatten wir auch. Und wir haben es auch ausgekostet. Ach, ihr seid dann da in dem Hotel geblieben? Also wir haben, ich sag mal so, das Sexuelle ging ruckzuck. Ja. Aber wir haben uns danach, haben wir uns also noch stundenlang unterhalten. Aha. Also war es dann auch insofern auch eine tolle Frau, mit der man auch klasse reden konnte. Ja, super. Ja. Also ich konnte mich irren, also sie konnte mit mir reden, ich konnte mit ihr reden, also es war alles kein Problem. Wie erklärst du dir das, dass es sexuell so schnell passierte? Warst du so scharf auf die Frau? Ich war vollkommen scharf auf die Frau. Hat sie denn ihren richtigen Spaß auch gehabt? Ja, hat sie. Jetzt hast du gerade am Anfang erzählt, dass du seit 7 Jahren verheiratet, ja, bist, ne? Wie kriegen wir denn das jetzt innerlich auf die Reihe? Ich meine so gewissensmäßig. Gewissensmäßig, also ich sag mal so, ich hab's ihr nicht erzählt. Mhm. Es war auch eine einmalige Sache. Es war eine einmalige Sache. Ich habe es auch nie wieder gesehen. Hast du nie wieder? Hast du keine Telefonnummer von ihr und so? Nein, gar nichts. Würde ich auch nichts sagen. Lass es, speicher es ab als nettes Erlebnis und Strich drüber. Ja. Drunter, wie gesagt. Ja, Jürgen. Also du bist der Kellner, wenn man als Frau da sehr charmant dich immer anlächelt, kann man da eventuell auf was hoffen? Nee, das nicht. Nee. Also es muss schon, wenn schon, eine super tolle Frau sein. Nee, auch nicht. Ich sag mal so, es muss zwischeneinander funken. Ja, das ist natürlich klar. Leuchtet mir völlig ein. Danke für den Anruf und tschüss. Alles klar, tschüss. Frank, 35. Hallo Frank. Hallo Domian, hallo Jürgen, grüß dich. Ja. Jürgen, was ich dir jetzt erzähle, das glaubst du mir nicht. Also ich bin alleinstehend, ich bin 35. Ja. Und ich fahre in der Bahn. Und was mir jetzt passiert ist, ist keine Story. Ich gehe in die Bahn, setze mich in das Abteil, sehe eine Frau, also erst im Vorbeigehen, setze mich dann zu ihr, weil sie macht einen sympathischen Eindruck und wir gucken uns wirklich nur an. Wir gucken uns nur an, ein bisschen kurz raus und dann spielt sie ein bisschen mit den Augen. Sowas habe ich also bisher in der Art und Weise noch nicht erlebt. Spielt sie mit den Augen, total faszinierend irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren sollte. Das ist noch gar nicht so lange her. Es ist mir heute passiert. Und heute? Ja, ich habe es vorher kurz gefragt. Ich denke, ach komm, schön, Quickie des Tages, das passt ja optimal. Und wir gucken uns halt nur an. Sie spielt es nur mit den Augen, macht einige Gesten mit den Fingern. Und ich höre, sie kommt einfach nur auf mich zu und fasst mich schon einen Schritt an und grinst. Packt aus der Tasche ein Kondom und geht einfach munter los. Die Vorhänge waren zu, okay, es ging vielleicht dreimal vorbei oder so. Mhm. Geht einfach munter los und packt einfach los, geht dran und fängt an zu lachen und bläst wie eine Weltmeisterin. Und hat sich nachher voll gar nicht mehr unter Kontrolle, total wild und setzt sich drauf und sagt, ich kann es jetzt selber noch gar nicht fassen. Frank. Ja. Also wie sich das anhört, ja. Das hört sich an wie so eine Szene im Porno, ja, wo alle ja. Männer von träumen. Ja, kann es sein, dass die Fantasie mit dir durchgegangen ist und du das vielleicht gerne mal hättest und es dir so intensiv ausgemalt hast, dass du denkst, es war heute so? Ja, danke für das Gespräch, Jürgen, war toll, war wirklich klasse. Nein, es ist mir wirklich, ich kann es selber noch nicht begreifen. Es ist einfach nicht verdorben, es war wirklich so extrem. Und wir gingen dann, wie es vorbei war, dann, also es war total kurz, es war vielleicht 3-4 Minuten oder so, dann grinste sie so, sagt sie, es war total klasse und da stehe ich drauf, baut das und dann packt sie ihre Sachen und geht raus, grinst und ist weg und ich sitze da und kriege das selber noch nicht hin. Wie eine Fee, wie ein Engel, kam sie und war wieder weg. Wenn es Fantasie ist, ob es Realität ist, es ist völlig egal, es ist eine schöne Geschichte. Ich danke für deinen Anruf. Ja, tschüss, Frank. Ja, tschüss, Jürgen. Rainer, 32. Ja, hallo, Jürgen. Guten Morgen, Rainer. Guten Morgen. Ja, das Thema ist Quickies. Ja, ich habe einen schönen Quickie. Ich habe vor 4 Jahren als Animateur auf Mallorca gearbeitet, für ein Dreivierteljahr. Und wie das so unter Animateuren so Mode ist, ich habe tagsüber da gearbeitet, abends wird da gefeiert. Das sind die schlimmsten, ne? Die Animateure. Die werden ja auch von allen Seiten angebaggert, ne? Es geht, ja. Ich kenne da auch so einige in meinem Bekanntenkreis, die erzählen mir das immer. Ja, man muss da schon ein bisschen differenzieren können, das ist richtig. Schön, schön ausgedrückt. Jedenfalls war am Abend so eine Party, wo halt mehrere Animateure so da waren und unter anderem auch normale Urlauber dabei waren. Mhm. Und auch eine Menge Frauen dabei. Es war eine Frau dabei, die sah sehr, sehr gut aus. Mhm. Wir haben uns gesehen, aber wir haben kein Wort miteinander gesprochen, gar nichts, überhaupt nichts, den ganzen Abend nicht. Wir haben uns zwar ab und zu mal gesehen, ne, aber es ist kein Wort gefallen. Ja, wir sind getrennt voneinander nach Hause gegangen und die Story kommt jetzt. Ich bin unten in das Hotel reingegangen, ich habe damals in dem Hotel auch übernachtet, ja. Costa Lucia 3, und steige dann in den Fahrstuhl und sie stand in dem Fahrstuhl drin. Wie schön. Ja, die allein. Ging zu alleine. Ja. Ich bin mit eingestiegen, wir haben wieder nicht miteinander gesprochen, gar nicht. Ich bin mit eingestiegen. Nein. Und sie drückte auf die letzte Etage. Jetzt fährt der Fahrstuhl in die letzte Etage. Wie viele Etagen gab es da? 8 insgesamt. Ja. Und die 9. Etage war dann oben das Dach. Mhm. Da ist praktisch auch der Motor für den Fahrstuhl und alles. Ne? Mhm. Wir fuhren hoch in die letzte Etage, aus dem Fahrstuhl raus. Sie nahm meine Hand und ich nahm ihre Hand. Sie ging einmal um den Fahrstuhl herum ins Treppenhaus, eine Etage höher aufs Dach. Ja. Und hatten da wirklich den absolut schönen Sex miteinander. Quickie auf dem Dach? Wahrscheinlich in lauwarmer Sommer? Ja, sicher. Mit schönem Sternenhimmel? Es war ein schöner Sommer, ja. Es war auch ein bisschen, ich glaube, Sterne waren auch dabei. Ich hatte ja schon die Hoffnung, dass sie es dir besorgt hätte oder so, während der Aufzug nach oben fährt, bis zum 8. Stock. Aber so schnell ging es dann doch nicht. Nee, so schnell ging es doch nicht. Also, das sind immer so meine Fantasien, was ich auch mal gerne machen würde, ist mir bisher noch nicht gelungen, dass man in einem Aufzug ganz schnell mit dem prickelnden Gefühl, er könnte ja irgendwo anhalten. Ne? Aber zu dir, ist ja eine Geschichte nochmal. Also ihr wart dann oben auf dem Dach. Wie lange habt ihr euch dafür vergnügt? Also das war nicht mit 5 Minuten oder 6 Minuten, wir waren da schon etwas länger. Etwas länger. So, und wie ging es dann danach weiter? Das Kuriose war, wir haben uns da oben ganz gut vergnügt. Haben dann, ich weiß bis heute noch nicht, wie die Frau mit dem Vornamen heißt oder überhaupt wie sie heißt. Die weiß auch nicht, wie ich heiße. Mhm. Wir sind dann ohne Worte wieder runtergegangen. Sie ist in ihr Hotelzimmer gegangen, ich in meins, und von da an habe ich die Frau nie wieder gesehen. Das ist eine verdammt gute Geschichte. Das sind tolle Sachen. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben ähnliche Geschichten auch erlebt. Also wo man gar nicht groß redet miteinander. Und wo man einmal so eine Ebene miteinander findet, sowas erotisch-sexuelles, genau. Das richtig auslebt, ganz genau. Und sich wahrscheinlich dann niemals im Leben wieder sieht. Ne? Ja. Und man hat eine ganz tolle Erinnerung daran und es war einfach gut. Wahrscheinlich hätte jede Quatscherei das kaputt gemacht. Ne? Ja, ganz genau. Ich glaube, wenn irgendein Wort gefallen wäre, dann wäre es vorbei gewesen, garantiert. Als du in den Aufzug eingestiegen bist, hattest du da auch schon irgendwie so eine, ja, so eine Sache im Hinterkopf, dass du vielleicht da was initiativ werden würdest wollen? Oder ja, noch nicht? Es ist ja so, wenn man da unten arbeitet, hat das, sag ich mal, zwei Gründe. Es hat einmal den Grund, dass man etwas Geld verdienen möchte, den anderen Grund, weil man etwas erleben will. Und es ist ja so, wenn man da unten ein Dreivierteljahr arbeitet und man kommt dann wieder zurück nach Deutschland, fühlt man sich 5 Jahre älter. Weil man praktisch die Tage und die Nächte durchmacht, ne? Aber ich war ja immer bereit, also immer am Start. Ich glaube, das ist bei den Animateuren allen, bei allen so da unten. Immer frisch geduscht und immer zu allem bereit. Geduscht und immer, immer bereit, genau. Lieber Rainer, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Mach's gut. Ja, tschüss. Jetzt ist eine Frau dran und die heißt Angelika und die ist 32 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Angelika. Also das mit dem Aufzug möchte ich auch gerne mal erleben. Ne? Ich habe bisher nur einen Mann gehabt, der gekniffen hat. Ich habe überhaupt die super Aufzugsphobie, aber dafür würde ich mich gerne noch mal einen Aufzug wieder mal begeben. Also mal sehen, was da noch kommt. Erzähle. Ja, wir können ja mal Aufzug fahren. Wir beide können mal Aufzug fahren. Mhm. Wie viele Stockwerke brauchst du? Je höher, desto besser. Je höher, ja, nun, die Kunst beim Quickie ist ja, es wirklich so schnell wie möglich zu schaffen. Ne? Wie schnell schaffst du es? Also ich habe es noch nicht ausprobieren können. Bisher hat es immer an den Männern gelegen. Ach so. Ja, ich habe mal mit einem Freund, wir waren im Supermarkt, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber kurz. Ja. Und da waren wir einkaufen und da gab es runter ins Tiefgeschoss einen Aufzug. Mhm. Und das war noch so ein Alter, der einen Nothalt hatte. Mhm. Naja, und wir waren beide alleine in dem Aufzug und ich dachte mir, machst du einen Nothalt, fang da an zu ackern und der kriegt eine rote, das kannst du doch nicht machen, das geht doch nicht, wenn uns jemand hört und die Leute, ich dachte, die Leute sind mir doch scheißegal, sei doch mal locker. Ja. Nee, und das geht doch nicht und oh. Dann hattest du schon keine Lust mehr, als er deine Bedenken da geäußert hat. Also ich hätte weitergemacht, aber er hat einen Aufzug wieder fahren lassen. Ja, du hast nicht die richtigen Männer da um dich herum, merke ich schon. Wir sollten uns wirklich mal treffen. Für das Aufzugfahren suche ich noch den richtigen, ja. Aber da habe ich ganz heiße Fantasien. Heiße Fantasien? Im Aufzug? Ja, nicht nur auf dem Aufzug. Jetzt erzähl mal deine Geschichte, wir uns hier ganz verplaudern. ich habe letztes Jahr, also ich habe einen Freund und das ist so eine Gelegenheitsaffäre. Mhm. Das heißt, ein paar Mal im Jahr treffen wir uns und das läuft eigentlich nur auf der sexuellen Ebene ab. Ansonsten ist das so freundschaftlich halt über das Telefon, dass wir uns das Herz ausschütten. Und da war ich auf dem Heimweg und bin an Köln vorbeigefahren und der wohnt in der Nähe von Köln. Ja, und dann dachte ich, Mensch, so spontan hältst du an der Raststätte an, rufst mal an, ob er da ist. Mhm. Ja, war auch zu Hause, haben wir uns verabredet, 20 Minuten später auf der Siegburger Raststätte. Und ja, erstmal ging es darum, einfach Kaffee trinken und unterhalten und wiedersehen. Aber du hattest ganz andere Dinge im Hinterkopf, wie ich dich kenne jetzt schon. Ich hab, ich bin immer offen. Ja, klar. Spontan. Ich bin verrückt. Also. Auch immer offen. Ja, also ihr habt dann über Gott und die Welt geredet, Kaffee getrunken? Ja, wir haben Kaffee getrunken, der Kaffee war heiß, wir wurden auch heiß. Ja. War irgendwie ganz nett. Und das Fummeln unter dem Tisch war irgendwie so öd. Und da habe ich irgendwie gedacht, wir könnten uns noch mal runter aufs WC begeben. Mhm. Und sind dann aufs Damen-WC und oben saßen also so ein paar ältere Herrschaften, es war nicht sehr voll und wir sind dann da unten also zur Sache gegangen und das war irgendwie so heiß, wenn du da runter gehst, da ist so eine Trennwand und hinter dieser Trennwand nach neben der Tür kommen die Kabinen und das war irgendwie gerade genug Platz und da haben wir also das heftigste im Stehen getrieben und das war einfach so ein geiles Gefühl. es könnte jemand reinkommen. Ja. Also nun sind aber diese Toilettenanlagen in den Gaststätten nun auch oftmals alles andere als sehr sauber und so, ne? Wir waren ja nicht in der Kabine. Ja, trotzdem, auch das riecht dann ja auch schon in diesem ganzen Umfeld. Das hat euch nicht großartig gestört. Das hat uns in dem Moment überhaupt nicht interessiert, ja, weil wir hatten uns beide und das war Lust pur. Es hat euch niemand erwischt? Nee, wir waren, ich denke mal, das hat vielleicht 10 Minuten oder so gedauert. Doch, so lange. Und das war irgendwie total, also es war einfach dieses Prickeln. Mhm. Es könnte die Tür aufgehen und dieses Wissen, dass da oben halt diese älteren Herrschaften rumsaßen. Mhm. Und das hat mich halt schon ein bisschen angestachelt so. Ja, also ich genieße halt so, die Leute ein bisschen zu schockieren. Also ein Quickie mit so einer leicht exhibitionistischen Ader, ja, ne, in einer Gaststätte, ja, einer Raststätte an der Autobahn. Ja, ich habe noch ganz andere Dinge gebracht. Erzähl uns doch einfach noch eins. Ja, ich erzähle dir noch eins. Ist ja nicht so lang, ne? Geht ja um Quickies. Genau. Zum Beispiel war ich mit einem Bekannten, auf den ich total scharf war, Kaffee trinken, in einem gut bürgerlichen Kaffee, auch lauter ältere Leute. Mhm. Kaffee war auch voll vormittags. Du hast auch mit den älteren Leuten, ne? Die machen dich irgendwie an, irgendwie. Das war halt nur mal das Publikum, da kann ich nichts für. Okay. Also, und ja, wie gesagt, ich war total heiß auf den Typ. Und irgendwann habe ich dann mal angefangen, so ihm an der Hose rumzufummeln, zu gucken, ob auch noch alles da ist. Während ihr an einem Tisch saß? Wir saßen am Tisch. So, und hat Sahnetorte gegessen? Nee, wir haben einen Kaffee getrunken. Mhm. Und haben geredet und sein Kopf wurde immer röter, je mehr ich an der Hose arbeitete. Mhm. Und ich meine, ich genieße das. Also ich mag das, wenn ich Leute so in so eine schöne Verlegenheit bringen kann. Ist es denn dann zum Ganzen noch gekommen, dann in diesem Café? Nee, also was passiert ist, ich bin dann, weil mir das Fummeln einfach dann nicht genügt hat, ich bin dann irgendwann mal in seinem Schoß verschwunden, unterm Tisch. Unterm Tisch? Ja. Das haben die anderen doch gesehen. Natürlich haben die Leute das gesehen. Und man hat euch gewehren lassen. Der arme Kerl war irgendwie so schockiert, der wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah. Ja. Und das war total hässlich, also der Kopf war feuerrot. Aber er wusste nicht, war es nun schlimm oder war es schön. Und dann hast du wieder von ihm abgelassen. Dann bin ich wieder aufgetaucht aus seinem Schoß. Und dann habe ich so gesehen und das fand ich irgendwie so witzig, weil die Leute regen sich ja so herrlich auf über alles, was nicht normal ist, in Anführungszeichen. Also du bist ja ein scharfer Zahn. Ja. Ja. Ja, kann man sagen, ja. Du hast schon sehr viel erlebt mit deinen zarten 32. Ich habe schon heftig viel erlebt. Wir sollten, diese Sendung gibt es ja jede Nacht und immer wieder gibt es ja ganz verschiedene Themen. Wir sollten vielleicht irgendwann nochmal miteinander reden. Ich glaube, dass du viel zu erzählen hast. Ne? Ich habe massig zu erzählen. Ich habe ein bewegtes Leben, ja. Angelika, bis dahin mal alles Gute. Ja, bis zum Aufzug fahren. Bis zum Aufzug fahren, genau. Wir hören voneinander. Jo. Ich bin gespannt, wie schnell du das schaffst. Das kommt drauf an, wann wir uns sehen. Ja, nein, ich meine, wie viele Stockwerke du brauchst. Ich kann das, wenn ich will, ganz schnell. Ja. Ja. Was schnell ist, ist auch meistens ganz nett. Ich vertiefe das jetzt mal nicht weiter. Tschüss, Angelika. Jo, gute Nacht. Gute Nacht. 1.34 Uhr und jetzt gibt's eine Pause. Hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR von 1Live und heute Nacht heißt unser Thema Quickies. Was waren eure tollsten und abgefahrensten Quickies bisher, die ihr erlebt habt? 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Bastian ist jetzt in der Leitung, 23 Jahre alt. Ja, hallo, du Domian. Hi. Hi, grüß dich. Ich habe ein sehr, sehr geiles Erlebnis zu berichten aus meinem Griechenlandurlaub. Das war letztes Jahr, war das. Aha. Und zwar war ich mit meinem Kollegen da in einem Urlaubsort. Wir hatten unsere Motorräder dabei, saßen in einer Cocktailbar, haben genüsslich Cocktails geschlürft, haben auch dann zwei seine Mädels kennengelernt, kam mit denen auch ins Gespräch. Es war auch dann klar, dass es mehr ein Flirt war als ein ganz normales Gespräch. Wir haben uns dann nachher aufgetrennt. Mein Kollege ist dann mit dem einen Mädel abgehauen und ich mit der anderen. Ja. Wir sind dann mit dem Motorrad ein bisschen weiter abseits von dem Ort, sind wir weggefahren auf so eine Anhöhe, haben das Motorrad stehen lassen, sind dann zu Fuß weitergegangen und wollten dann halt da was abstarten. Dann ist uns aufgefallen, das riecht hier irgendwie ganz komisch. Und dann haben wir überlegt, hey, was kann das sein? Dann habe ich mal Motorrad gehobelt, habe das Zelt mal so ausgeleuchtet und dann war da alles voller Pferdemist. Also wir waren da irgendwo mitten auf der Pferdekoppel. Also es war Nacht, ne? Es war Nacht, ja, genau, es war Nacht. Und es war super eklig. Dann haben wir uns entschlossen, doch uns irgendwie eine andere Stelle zu suchen, sind dann mit dem Motorrad wieder in den Ort rein. Haben dann im Hotel nachgefragt, bei ihrer Freundin im Zimmer ging es nicht, weil die war da gerade mit meinem Kollegen zugange. Und bei einer den anderen Freunden von ihr, die auch da waren, da ging es auch nicht, die haben alle schon geschlafen. Wir haben das halbe Hotel wieder wach gemacht und letztendlich blieb uns dann keine andere Wahl, als dann zum Swimmingpool zu gehen und da uns auf eine weiße Plastikliege zu schmeißen. Aha. Und dann haben wir es da gemacht. Aber es war sehr romantisch, weil es war halt sternklarer Himmel und es war zwar ein bisschen kühl, aber es war... War sehr nett. Also es passierte dann auf der weißen Plastikliege. Richtig, genau. Es passierte nicht im Swimmingpool. Nein, nicht im... Oder Mensch, du bringst mich auf eine Idee. Nein. Dachte ich jetzt gerade. Das ist doch auch richtig, eine attraktive aber Geschichte. Nee, es kam dann irgendwie so über uns. Wir haben es dann in allen möglichen Stellungen da, wie man es halt auf der Liege machen kann. Wobei ihr hättet ja da auch beobachtet werden können, ne? Ja, richtig. Aber das war uns in dem Moment eigentlich auch egal. War das egal oder hat das sogar noch einen besonderen Reiz ausgemacht? Na, vielleicht ein bisschen. Also es hätte mich wirklich nicht gestört, wenn man uns beobachtet hätte. Mhm. Wie lange hat dieser Quickie gedauert? Ach, 5 Minuten vielleicht. 5 Minuten? Ja. Das Mädel kommt auch aus der gleichen Stadt, in der ich wohne, aber wir haben weder Telefonnummern ausgetauscht und ich weiß auch ihren Namen gar nicht mehr. Also die gleiche Geschichte wie bei dem Rainer vorhin, dass ihr da euren Spaß hattet und danach... Genau. Also Schuss, auch, ne? Ich meine sie mal gesehen zu haben in der Stadt, aber ich habe es dann auch ganz schnell gelassen. Also Hast du wirklich richtig Spaß dabei gehabt? War es richtig gut für dich? Ja, es war klasse. Obwohl es ein bisschen kalt war. Es war irgendwann um 5 Uhr morgens. Also selbst in Griechenland auf Korfu ist es da nicht mehr so warm. Ja. Ne? Es kühlt doch ziemlich toll aus. Gut, dass ihr da nicht in den Swimmingpool Pool gegangen seid. Das hätte ja vielleicht gewisse Nebenwirkungen bei dir haben können, wenn das Wasser kalt wird. Und mein Urlaubsort war 10 Kilometer weiter weg. Es wäre ein bisschen kühl gewesen. Mein lieber Bastian, danke für deine Geschichte. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Charlie. Charlie 28. Ja, hallo Domian. Hallo. Also ich muss jetzt einmal vorweg sagen, mein jetziges Sexualleben als neuer Film, ja, bestand eigentlich seit 80% aus Quickies. Aber über diesen Quickie, über den ich jetzt reden will, der hat nämlich fast eine bisschen kriminelle Vorgeschichte. Ja, jetzt aber. Und zwar war das vor einem Jahr, fast genau vor einem Jahr, in Gran Canaria. Da hatte ich einen kennengelernt, einen Mann natürlich. Ja. Du bist schwul? Ja, seit 1,5 Jahren. Was? Seit 1,5 Jahren? Ja. Aha. Spätzünder, ja? Ja, Spätzünder, ja. Ja, aber es macht Spaß und ich konnte es mir jetzt gar nicht mal anders vorstellen. Ja. Ja, und das Kennenlernen ist eigentlich schnell gegangen und ich habe ein Jahr gearbeitet in Spanien unten. Und ich wohnte da so in einer Bungalow-Anlage, die abgesichert ist und mit Securities und dergleichen. Und der wollte dann mitgehen, weil der war auch nicht allein im Hotelzimmer. Und den hatten sie nicht reingelassen, natürlich. Und dann bin ich allein reingegangen und wir haben es ausgemacht. Wir treffen uns irgendwie hinten und er steigt über den Zaun und das wird schon irgendwie klappen. Und leider wurden wir dabei erwischt und er wollte uns gleich verhaften und Polizei und alles so. Dann haben wir sie beruhigen können und haben uns auf den nächsten Tag und den nächsten Abend verabredet wieder und dann hatten wir uns auch in der Bar getroffen und das naheliegendste, weil er keinen Platz im Hotelzimmer hatte und ich nicht durfte, war natürlich der Darkroom und natürlich, das war ein Quick in Darkroom und das war eigentlich sehr, es hat sehr gefunkt in Darkroom, also der war vor kurzer Zeit sicher hell. Tali, wir müssen mal ganz kurz dem Publikum und den Menschen erklären, was ein Darkroom ist. Ein Darkroom ist ein dunkler Raum, ein ganz, ganz abgedunkelter Raum, sehr beliebt in der schwulen Szene, wo die Männer und diverse Männer reingehen, man sieht wirklich überhaupt gar nichts und die haben halt Sex in diesem vollkommen anonymen Sex miteinander in diesen dunklen Räumen. Ja. Meistens sind diese Räume angegliedert an Saunen oder Diskotheken oder sowas. Richtig. Es gibt aber entweder, wo offener Darkroom ist, wo viele dabei sein können, oder in diesem Darkroom gab es auch Kabinen, wo man dann alleine drin war. Ah ja. Ja? Aber trotzdem hat es kurz und schmerzlos sehr gefunkt, dass es momentan hell war in Darkroom, schätze ich mal. Und aus diesem Quickie ist eigentlich ganz was Nettes entstanden, im Gegenteil zu den anderen, dass man sich nicht kannte und so. Mhm. Aus diesem Quickie war eine Beziehung, ist jetzt am 30. September genau ein Jahr lang. Hey, nachdem du vorher 80% nur von Quickies gelebt hast. Richtig, richtig, ja, es hat auch sehr gefunkt, muss ich sagen. Und wir haben ein halbes Jahr dazwischen, also 4000 Kilometer Entfernung, geschrieben und Telefonsex und alles Dinge gemacht. Das hat wirklich gefunkt und wir sind, ich bin auch jetzt seit Mai hier in Deutschland. Mhm. Und wo ist er im Moment? Auch hier in Deutschland. Er ist auch in Deutschland. Ja, ja, ja, so. Ja. Ich bin ein Österreicher, das hört man vielleicht ein bisschen. Ja, irgendwie hört es daraus, irgendwas. Und ich habe mich heute entschlossen, nach Deutschland zu reisen. Jetzt bin ich hier und wir haben eine ganz super tolle Beziehung und da lachen auch manchmal oft kennenlernen. Und wir haben auch nach wie vor super Quickies, ganz egal wo, das Küche, Badezimmer oder auf der Terrasse oder sonst wo ist. Ihr beide miteinander. Ja, aber ihr seid euch, jetzt, nachdem ihr zusammen seid, dann auch treu. Ja, ja schon. Ja, das schon. Ja, so, ja, also ich habe so ein bisschen schwer noch dabei, aber er besteht natürlich drauf. Wie war denn das? Lass mich noch einmal zurück in den Darkroom. Im Darkroom war es ja, wie ich schon sagte, und wie der Name auch sagt, vollkommen dunkel. Was? Mit diversen Videos, es war leicht, es war schon ach so. Also nicht stockdunkel, man wusste schon, was man macht und wo. Also du konntest ihn auch schon so beäugen, ob er dir gefällt, körperlich? Ja, wir haben uns ja schon am Vortag kennengelernt an der Bar, also man hat es schon alles bei der Bar ausgemacht und dann sind wir nur mal rein in Darkroom. Also wir hatten jetzt ein Kind, was aus einem Quickie entstanden ist und jetzt eine tolle Beziehung nach einer langen Zeit der Beziehungslosigkeit, ne, bei dir zumindest. Ja, also ich, wie gesagt, seit eineinhalb Jahren lebe ich jetzt offiziell als schwul und ich hatte da eigentlich, ich wollte jetzt, ich war 10 Jahre mit der Frau zusammen und habe auch eine Tochter, wollte eigentlich da jetzt nicht unbedingt gleich wieder eine Beziehung beginnen. Habe das ein bisschen ausgelebt und auch genossen, muss ich sagen. Und, aber jetzt hat's zugeschlagen, das. Ja, richtig. In Darkroom gefunkt, dass es selber und das besteht nach wie vor. Also Charlie, euch beiden Jungs alles Gute und viel Glück weiterhin. Ciao. Tschüss. Birgit, 24. Birgit. Ja, hallo. Du bist jetzt dran. Ja, genau. Ja, hallo. Also ich muss auch kurz was erzählen zum Thema Quickie. Ja. Das war in meinem Sommerurlaub, wo ich noch mit meinem damaligen Partner zusammen war. Mhm. Und es war in Ungarn, also am Plattensee und ja, Sommer, Sonne, Strand, kann man sagen. Also oben ohne ins Wasser gegangen und irgendwie war es eigentlich für uns beide klar, jetzt hier, wo die ganzen Leute stehen. Und im Wasser? Im Wasser, weil im Balaton ist es ja so, man kann ziemlich weit reinlaufen und das wird einfach nicht tiefer. Also haben wir uns hingesetzt und ja, haben einen ganz schnellen Quickie gemacht. Aber rundherum am Strand waren viele Leute. Es waren also wirklich sehr viele Leute, wo ich eigentlich im ersten Moment auch Bedenken hatte. Kinder gar waren da. Kinder waren auch da, ja, natürlich. Und ist aber trotzdem für mich eigentlich das schönste Erlebnis bisher. Also ihr beiden saßt dann da im Schlamm des Sees. Also ich meine, es war schon etwas mehr Wasser um uns herum, also man konnte eigentlich nicht definieren, was wir da gerade machen. Wie weit ging das Wasser denn, wie hoch ging das, bis wohin? Also wenn wir saßen, kann man sagen, ja, bis ungefähr Brusthöhe. Ja, das ist ja dann alles wunderbar verschleiert gewesen, ne? Ja, also man konnte nicht ahnen, was wir da im Wasser machen und ja, es war eigentlich auch sehr schnell, es ging recht schnell die Badehosen ausgezogen und zack, zack, zack. Zack, zack, zack, ja, und war das Wasser denn, war das auch schön warm? Nee, also es war eigentlich sehr ungewohnt, da das Wasser nicht gerade warm war, sondern eigentlich mehr kühler. Und man hat es ja auch gefühlt, auch wenn man zusammen war. Und es war also ein Erlebnis unter den ganzen Menschen, was ich eigentlich nie machen wollte, unter so vielen Menschen. Und habt ihr denn, die Schwierigkeit, stell ich mir vor, ist, ihr seid beide zum Orgasmus gekommen? Ja. Ja? Dieses dann zu verbergen, wenn ganz viele Leute einen anschauen, das ist doch schwierig, ne? Du kannst nicht du kannst nicht schreien, du kannst nicht die Augen verdrehen, du kannst nicht stöhnen. Du musst es ja dann du musst es ja Kontenance bewahren, ne? Ja, das war eigentlich schon schwierig, ja. Wo hast du hingeguckt, als es dann soweit war? Hast die Augen zugemacht? Ja. Ja, also ich hatte eigentlich die Augen zu. Es ging eigentlich auch alles recht schnell und ich muss sagen, es war ein sehr schönes Erlebnis und ich muss auch sagen, mit meinem damaligen Freund, da wir beide keine Beziehung haben, dass wir uns jetzt auch manchmal am Wochenende treffen, wo das dann genauso abläuft. Mhm. Aber hier irgendwo in einer Talsperre oder wie? Nee, also das nicht, sondern entweder bei ihm zu Hause oder bei mir zu Hause. Aber das, was du gerade erzählt hast, war bisher dein schönster Quickie. Kann man das so einstufen? Ja, es war mein schönster Quickie. Wunderbar. Man muss sich auch vorstellen, es war ein ganz toller Sonnenuntergang dabei. Ach, wie romantisch. Ja. Und dann noch sowas, sitzend im Plattensee. Toll. Ja. Danke. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Andrea, 32. Andrea heiße ich. Ja, habe ich auch gesagt. Ja. Aber wie, ist ein schöner Name. Ja. Ja, Quickies praktiziere ich seit 7 Jahren. Erst seit 7 Jahren? Ja, ständig. Ständig? Einmal wöchentlich. Mit immer verschiedenen Männern? Nein, mit immer dem gleichen. Was ist das für ein Mann? Ja, der ist nicht ausgelastet. Ist das dein fester Freund oder ist das dein Quickie-Partner? Das ist mein Quickie-Partner. Das ist dein Quickie-Partner? Ja, er ist bei seiner Frau nicht ausgelastet. Wo passiert das dann? Wo macht ihr das? Also wir treffen uns und meistens planen wir das von langer Hand. Wir gehen schon so los, wenn wir irgendwo hingehen, dass wir gar nicht mehr viel machen müssen. Ich habe meistens ein Kleid an und ich runter. Er hat keine Unterhose an? Ja, genau. Ja. Und also ihr zelebriert das quasi vorher schon? Ja. Ne? Also es ist dann richtig geplant. Geht ihr dann vorher auch noch essen oder macht irgendwas, um euch darauf zu freuen, quasi so als Vorspiel? Ja, genau. Aha. So, und das Peinlichste war eigentlich mal in einem Hotel. Mhm. Wir haben hier in der Stadt ein Hotel mit 14 Stockwerken. Mhm. So, und wir sind dann bis zum 14. Stock gefahren mit dem Aufzug und haben dann im Treppenhaus dann wieder die Hüllen fallen lassen. Mhm. Ja, und in dem gleichen Augenblick, das hat also etwa 2 Minuten gedauert, und innerhalb von 4 Minuten war dann der Hausmeister schon da und hat uns rausgeworfen. Wie hat er das denn erfahren? Ja, der machte seinen Kontrollgang. Ach, das war Zufall dann? Ja. Mhm. Und hattet ihr das denn vorher geplant? Heute Nacht waren wir in das Hotel, in dem obersten Stock? Das war tagsüber, am nächsten Tag. Das war tagsüber. Hattet ihr das denn vorher euch so ausgedacht? Nee, eigentlich nicht. Wir gucken uns an und dann passiert das eben halt. Ja. Also es passiert jedes Mal woanders, wenn es ihr das macht? Es passiert immer woanders. Und das wird dann spontan entschieden, wo ihr das macht? Genau. Ich meine, wenn wir gerade irgendwo im Kaufhaus stehen, vor der Umkleidekabine, und wir gucken uns an, dann kann es dann auch in der Umkleidekabine passieren. Dann musst du, wenn das 7 Jahre geht, dann musst du ja eine irrsinnige Palette mittlerweile schon auf Lager haben, wo man das überall machen kann oder wo du es schon, wo ihr es gemacht habt. Ne? Ja, da ist... Also ein paar Stellen, jetzt haben wir schon das Hotel oben gehört, wir haben die Umkleidekabine, was noch? Die Sauna, die haben wir schon durch. Die Sauna? Das Letzte, was wir hatten, das war letzte Woche, das war in einem im Porno-Kino. Auch schön, wie ungewöhnlich. Ja, aber das hat mir nicht so sehr gefallen, das hat da so gestunken. Ja, ja, ja. Erzähl mir noch ein paar Orte, wo ihr es schon gemacht habt. Ja, ich meine, wir gehen jetzt zwischendurch auch schon mal in Clubs. In so einen Zwingerclub, ja. Mhm. So, und selbst wenn wir da, ich meine, der ist auch unwahrscheinlich potent, muss ich dazu sagen. Ja. So, und wenn wir 6 Stunden da uns miteinander amüsiert haben, ich meine, das halte ich dann auch aus. Mhm. Dann fahren wir dann nach Hause, meistens fahren wir so nach Siegburg oder nach Ratingen. Mhm. Und wenn wir dann auf dem Heimweg sind, dann halten wir erst nochmal an der Raststätte an und dann kommt dann so mehr sozusagen der Nachtisch. Der Nachtisch. Also du kannst durchaus auch langen Sex genießen. Du bist nicht nur geeicht auf diesen schnellen Sex. Nein. Und ihr scheint dann ja sexuell, erotisch und ein sehr eingespieltes Paar zu sein. Ja. Kommt es denn auch vor, dass ihr euch mal so richtig genüsslich zu Hause vergnügt miteinander? Bei dir zu Hause, bei ihm? Das auch. Ja. Und das andere ist dann quasi so der Spaß nebenbei, diese Quickie-Geschichte. Genau. Ja, schön, wenn ihr euch dabei wohlfühlt und das immer so hinkriegt. Klasse.